R. Weizen. W. Gerste. G. Hafer. H. Mais. M. Danke. Ja, Kinder, alle diese Getreidekörner sind Samenkörner. Wir können sie in die Erde sehen und wenn sie dann zu wachsen beginnen, was wird dann daraus? Wieder dumme Frage. Getreide. Natürlich. Aber weißt du auch, was für eine Pflanze das Getreide ist? Also, ein Baum ist es nicht. Auch kein Strauch. Eine Blume auch nicht. Ein Moos? Nein. Zum Kuckuck, du siehst doch, dass ich es nicht weiß. Und sag es schon. Getreide ist ein Gras. Wie bitte? Was? Ein Gras. Samen von Gräsern. Grassamen. Nipit, mein Frühstücksbrot ist doch nicht aus Gras. Nicht aus Gras, aber aus Grassamen. Soll das heißen, dass wir gemahlene Grassamen essen? Ja. Und dass es sich tatsächlich um Grassamen handelt, können wir leicht beweisen. Das ist bestimmt wieder einer von deinen komplizierten Versuchen. Im Gegenteil, die Sache ist ganz einfach. Was wir dafür brauchen, sind zunächst Getreidesamen. Wusst ich's doch, dass es Schwierigkeiten gibt. Woher sollen die Kinder Getreidesamen bekommen? Nun, die Kinder auf dem Lande haben es leicht. Die können einen Landwirt um eine Handvoll bitten. Und die Kinder aus der Stadt? Die sehen im Branchenfernsprechbuch nach, und zwar unter der Überschrift Getreide oder unter der Überschrift Futtermittel. Dort findet man Geschäfte angegeben, wo man Getreidesamen kaufen kann. Auf diese Weise bin auch ich zu meinen Körnern gekommen. Und nun geht's los. Der erste Schritt ist, dass wir die Körner zum Keimen bringen wollen. Und zwar in einer feuchten Kammer. Feuchte Kammer? Das ist wohl eine Speisekammer mit Dusche. Na, du hast Ideen. Nein, ich meine mit der feuchten Kammer so eine Art kleines Glashaus, in dem das Korn wachsen soll. Und zwar nehmen wir dafür Marmeladengläser oder diese etwas kleineren Gläser, in denen man Babynahrung kauft. Wichtig ist, dass diese Gläser auch einen Schraubdeckel haben. Und was soll das Ganze? In diesen Gläsern sollen die Körner keimen. Natürlich könnten wir sie in einen Blumentopf säen und ab und zu die Erde begießen. Aber wir möchten auch beobachten, wie die Wurzeln aus dem Korn herauskommen. Und dazu ist der Deckel wichtig. Für die feuchte Kammer fehlt uns jetzt nur noch eine Sache, und zwar Löschpapier. Das müssen wir uns so zurechtschneiden, dass es in den Deckel passt. Ich weiß, wie man das praktisch macht. Deckel abschrauben, das Glas verkehrt rum aufs Löschpapier setzen, mit dem Bleistift rumfahren und den Kreis ausschneiden. Genau so. Für jede feuchte Kammer brauchen wir 3 Löschpapierscheiben. Die drücken wir in den Deckel und geben ein paar Tropfen Wasser drauf, nicht mehr. So. Und jetzt legen wir noch 1 oder besser 2 Getreidekörner auf die feuchte Löschpapierschicht, schrauben das Glas fest zu und stellen das Ganze auf die Fensterbank. Natürlich mit dem Deckel nach unten. Und nun? Und nun müssen wir Geduld haben. Du, Pitt, das Glas ist jetzt eine feuchte Kammer? Nur wegen der paar Wassertropfen? Das Wasser im Glas wird zwar etwas verdunsten, es bleibt aber in dem Glas gefangen. Diese Kammer ist nun ganz voll feuchter Luft und das spürt das Samenkorn. Natürlich kann es nicht denken, aber wenn es denken könnte, würde es sich sagen, ha, es ist hier so feucht, ich bin wohl in der Erde. Und schon beginnt es zu keimen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ohne Erde? Nee, Pitt. Doch. Und du glaubst gar nicht, Fluppi, wie spannend es ist, wenn man verfolgen kann, wie sich das Leben in diesem Korn von Tag zu Tag mehr zu regen beginnt. Von Tag zu Tag? So schnell soll das gehen? Na, Pitt, ich weiß nicht recht. Nun, Kinder, warum soll ich mich mit Fluppi streiten? Prüft mal selbst nach, ob es so ist. Stellt den Versuch mit verschiedenen Getreidekörnern an. legt vorsichtshalber 2 oder 3 Körner in die feuchte Kammer, weil manchmal eins taub ist und nicht keimt. Und vergesst nicht, mit einem Filzschreiber oben auf das Glas die Getreideart zu vermerken. Beim Roggen schreibt ihr ein großes R hin. Beim Weizen ein W, beim Hafen ein H, bei der Gerste und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Legt für jedes Glas ein Blatt an, auf dem ihr notiert, was ihr jeden Tag beobachtet. Vielleicht müsst ihr am dritten Tag noch einen Tropfen Wasser nachfüllen. Das ist ja alles recht gut und schön. Wo aber ist der Beweis, dass die Getreidekörner Grassamen sind? Da hat Fluppi recht. Mhm. Nun, sicherlich habt ihr schon mal gesehen, wie eine Bohne keimt. Wenn nicht, dann steckt noch heute eine in einen Blumentopf, feuchtet die Erde an und wartet 10 Tage. Dann bricht die Bohne aus der Erde heraus und zeigt bald 2 Keimblätter. Ihr könnt auch ein Paradieschensamen nehmen, damit geht es etwas schneller. Bei beiden Samen merken wir, zuerst kommen 2 Keimblätter. Übrigens, die meisten Pflanzen fangen als 2 Keimblättrige an. Aber alle Gräser schicken aus ihrem Samenkorn nur 1 Keimblatt. Und das könnt ihr in der feuchten Kammer beobachten. Können wir denn unsere Körner nicht auch im Blumentopf aussehen? Natürlich könnten wir das. Und ihr solltet es auch mal machen, Kinder, und zwar jede Kornart für sich. Aber wir müssten lange warten, bis sich Halm und Ähre gebildet haben. Da ist es schon besser, ihr seht euch bei einer Fahrt ins Freie ein Getreidefeld näher an. Aber nun zur nächsten Aufgabe. Jeder Samen entwickelt natürlich auch Wurzeln. Bei der Bohne entspringen Keimblätter und Wurzeln an einer Stelle. Ihr sollt nun untersuchen, wie es bei den Körnern aussieht. Und da will ich euch gleich etwas verraten. Bei einigen Getreidearten kommen Wurzel und Keimblatt am gleichen Ende des Korns heraus. Bei den anderen aber kommt an einem Ende die Wurzel, am anderen das Keimblatt zum Vorschein. Seht euch die Körner daraufhin an und notiert in euren Beobachtungsblättern, wie ist es beim Roggen? Beim Weizen, bei der Gerste und beim Hafer. Schlau wie Fluppi ist, merkt er natürlich gleich, worauf es ankommt. Nun spotte nicht. Schließlich bin ich wirklich schlauer als du. Ja, so schlau, dass du das Gras wachsen hörst. Warum nicht? Wenn ich mir Mühe gebe? Wir können es jedenfalls nicht wachsen hören, wohl aber wachsen sehen. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass sich die Kinder Tag und Nacht vor ihre feuchte Kammer setzen und nichts anderes tun, als hineinzugucken, wie die Körner wachsen. Ist auch gar nicht nötig. Wenn ihr jeden Tag nur einmal nach eurer feuchten Kammer seht, werdet ihr merken, dass die Getreidekeime wieder um ein Stück größer geworden sind. Messt nach und schreibt auf, um wie viel Millimeter das Keimblatt und die Hauptwurzel täglich wachsen. Bei der Gelegenheit merkt ihr bald, dass das Korn auch noch Nebenwurzeln entwickelt und eine Menge winzig kleiner Haarwürzelchen, die dazu da sind, die Nahrung für die Pflanze aus dem Boden zu holen. Notiert, an welchem Tag ihr sie zuerst entdeckt. Es kommt nun die 4. Aufgabe. Ihr alle könnt beobachten, dass die Wurzel aus dem Korn herauswächst. Aber nun wollen wir es genauer wissen. Schiebt sich die Wurzel aus dem Korn so, wie die Zahnpasta aus der Tube kommt? Oder bildet sich jeden Tag ein Stück vorn an der Spitze neu? Und wie ist es beim Keimblatt? Natürlich genauso wie bei der Wurzel. Wächst ja beides aus demselben Korn. Weißt du es oder glaubst du es? Ich denke es mir. Und dabei kann man sich natürlich irren. Wie ist es denn nun wirklich? Der folgende Versuch sagt es uns. Wenn die Wurzel etwa 1 Zentimeter lang geworden ist, färbt ihr sie mit Tinte blau an und auch das schmale grüne Blatt. Dann verschließt ihr euer Pflanzenkind wieder in seiner feuchten Kammer. Am anderen Tag wisst ihr dann die Antwort. Pitt, es ginge doch viel schneller, wenn du es uns sagst. Das wäre nur bequemer. Der Witz ist ja, dass man eine Sache viel besser lernt, wenn man selbst darauf gekommen ist. Ganz abgesehen vom Spaß. Übrigens, die nächste Aufgabe wird euch auch Spaß machen. Sie soll uns eine Antwort auf die Frage geben, wodurch wird das Keimblatt grün? Und so müsst ihr es machen. Richtet euch eine neue feuchte Kammer ein und legt 3 Körner in den Deckel. Gut anfeuchten, denn die Kammer wird eine ganze Woche lang nicht aufgemacht. Stülpt einen Topf darüber und stellt ein Schildchen dazu: Bitte nicht berühren. Denn während der ganzen Woche darf niemand unter den Topf gucken. Ist die Woche herum, hebt ihr den Topf ab und notiert die Uhrzeit. Ihr werdet euch wundern, was ihr zu sehen bekommt. Das Keimblatt wird ganz hell sein, fast weiß. Aber keine Sorge, es wird grün werden. Stellt fest, wie viele Stunden das dauert. Und dann könnt ihr bestimmt auch sagen, wodurch das Blatt grün wird. Und nun kommt die letzte Aufgabe für heute. Ich behaupte, dass ein Getreidekorn weiß, wo oben und unten ist. Na, Pitt, zu Anfang hast du gesagt, das Korn kann nicht denken und nun soll es sogar etwas wissen. Dann müsste ja das winzige Korn einen Verstand haben. Nun, Fluppi, das Ganze bleibt ein Wunder. Passt auf, Kinder, wie euch die Pflanze es selbst beweisen kann. Ihr legt ein Korn einen Tag lang in Wasser, dass es weich wird. Dann steckt ihr eine Nadel durch das Korn und piekst es in der Mitte eines Holzstäbchens fest, das eben und eben noch in eine feuchte Kammer passt. Ein Bleistift eignet sich gut dafür. Lasst das aufgepiekste Korn in der feuchten Kammer, bis sich die Wurzel etwa 2 Zentimeter lang entwickelt hat. Meine Frage ist, wohin wird die Wurzel zeigen? Natürlich nach unten. Und wohin wird das Keimblatt zeigen? Natürlich nach oben. Ja, aber ist das denn so ganz selbstverständlich? Das Korn schwebt doch mitten in der Luft, hat keine Erde um sich. Ist das nicht verwunderlich? Aber unser Versuch geht noch weiter. Ihr öffnet nun die feuchte Kammer und stellt das Holzstäbchen mit dem gekeimten Korn auf den Kopf. Danach verschließt ihr die feuchte Kammer wieder. Vielleicht gebt ihr vorher aufs Löschblatt noch einen Tropfen Wasser. Aber dann wartet ab. Ob das Blatt und die Wurzeln wohl in der gleichen Richtung weiterwachsen werden? Ich jedenfalls habe mich gewundert, als ich diesen Versuch gemacht habe. Und ich wette, ihr wundert euch auch.